1D. Große Entscheidungen bringen große Veränderungen mit sich. Wichtig ist, wie es sich danach anfühlt. Ist alles so, wie man es sich vorgestellt hat? Oder vielleicht sogar besser? Bereut man die Entscheidung vielleicht? Oder würde man es alles genauso wieder machen? Ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt während meines Sabbaticals. Am Anfang dachte ich ja einfach nur, dass ich eine Pause von meinem anstrengenden Alltag brauche. Ich wollte sozusagen mal Urlaub von meinem Leben. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich vor meinem Leben nicht weglaufen kann. Ich denke, das sollte man immer wissen, wenn man sich eine Auszeit nimmt. Gerade wenn du allein unterwegs bist, bist du automatisch ganz viel mit dir beschäftigt und musst an dir und deinen Problemen arbeiten. Ich habe gelernt, besser darauf zu achten, was ich brauche und was mir gut tut. Ich kann jetzt Sachen auch mal auf den nächsten Tag verschieben oder eine Verabredung absagen, wenn ich müde bin oder keine Lust habe. Das hätte ich früher nie gemacht. Natürlich bin ich jetzt kein komplett neuer Mensch, aber es geht mir besser. Ich stehe kurz vor den Abschlussprüfungen meiner Ausbildung. Und die Bank, wo ich die Ausbildung mache, hat mir direkt eine unbefristete Stelle angeboten. Ich würde also sagen, meine Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Besonders schön war, dass ich meine Ausbildung um ein Jahr verkürzen konnte, weil ich durch mein Studium schon Vorkenntnisse hatte. Das Studieren hat sich trotzdem gelohnt. Und was die Zukunft betrifft, kann es auch sein, dass ich in ein paar Jahren Lust habe, noch ein berufsbegleitendes Studium zu machen. Das würde meine Karrierechancen verbessern. Aber das wird sich zeigen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man nicht so viel Angst haben sollte. Die meisten Entscheidungen sind nicht für immer. Man kann sich zu einem anderen Zeitpunkt wieder neu entscheiden. Wer so denkt, dem fällt es wahrscheinlich leichter, auch mal was Neues auszuprobieren. Wenn Freunde vor großen Entscheidungen stehen und mich um Rat fragen, dann sage ich immer, hör auf dein Gefühl. Mach, was dir wichtig ist und lass dich nicht von anderen Menschen von deiner Entscheidung abbringen. Das, was andere sagen, ist wichtig, aber man darf sich auch nicht zu sehr beeinflussen lassen. Für mich war die Entscheidung, länger zu Hause zu bleiben, absolut richtig. Auch wenn ich erstmal viele Probleme dadurch hatte. In den anderthalb Jahren als Hausmann und Vater ist die Bindung zwischen mir und meinen Kindern viel enger geworden. Und ich konnte unserem Sohn beim Aufwachsen zusehen. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Seit einem Jahr arbeite ich wieder in meiner Stelle, aber in Teilzeit, mit weniger Stunden und auch oft von zu Hause. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir meine Familie ist und ich will weiterhin mehr Zeit für sie haben. Die Arbeit kommt jetzt für mich erst an zweiter Stelle.